Lasset euch aber sagen, meine Brüder, von der Gnade Gottes, die den makedonischen Gemeinden verliehen ward, wie unter großer Trübsalsprüfung die Fülle ihrer Freude samt ihrer tiefen Armut einen Reichtum von Güte zutage gefördert haben, wie sie es unaufgefordert getan haben nach Kräften. Ich bezeuge es, ja über Kräfte, haben uns dringend gebeten um die Gnade und Gemeinschaft dieser Hilfeleistung für die Heiligen, und haben gegeben, nicht wie wir es hoffen konnten, sondern sich selbst. Hingegeben dem Herrn zuerst und damit uns nach Gottes Willen, so dass wir nun den Titus ermuntern konnten, wie er zuvor angefangen, so solle er nun auch bei euch diese Gnade zu Ende führen, ja, auf dass ihr wie ihr in allen Dingen voran seid, in Glauben, Rede, Erkenntnis, Eifer aller Art und der Liebe zu uns, dass ihr so auch in dieser Gnade voran sein möget. Ich rede nicht befehlsweise, sondern ich möchte an dem Eifer der anderen die Echtheit eurer Liebe erproben. Ihr kennet die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, wie er um euretwillen arm wurde, da er reich war, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und hiermit gebe ich meinen Rat, es ist für euch so angemessen, die ihr schon voriges Jahr nicht nur mit der Set, sondern auch mit dem Willen zuerst den Anfang gemacht habt, nun möget ihr auch die Set zu Ende führen, da mit dem guten Willen auch die Ausführung folge nach dem Maße dessen, was ihr habt. Denn wo der gute Wille da ist, ist er willkommen mit dem, was er vermag, mehr verlangt man nicht. Ihr sollt euch nicht selbst wehe tun, um den anderen aufzuhelfen, sondern eine Ausgleichung soll es sein, was ihr in dieser Zeit mehr habt, soll für das Gut sein, was jene weniger haben, damit auch ihr Reichtum wieder decke, was euch fehlt, zur Herstellung der Gleichheit, wie geschrieben steht, der viel hat, ward nicht reich, und der wenig hat, nicht arm. Dank aber sei Gott, der dem Titus denselben Eifer für euch ins Herz gegeben hat. Er ließ sich gerne zureden, ja sein Eifer war so groß, dass er von freien Stücken zu euch zog. Wir haben ihm den Bruder mitgegeben, dessen Ruhm in Sache des Evangeliums durch alle Gemeinden hin bekannt ist, aber nicht nur das, als Abgeordneter der Gemeinden begleitet er uns in Sachen eben der Gnade, die wir besorgen, dem Herrn selbst zum Preis und uns zur Ermunterung. Denn so schützen wir uns vor aller üblen Nachrede über dieser reichen Gabe, die wir vermitteln, liegt uns doch am Herzen das Rechte nicht bloß vor dem Herrn, sondern auch vor Menschen. Wir haben euch aber mit ihnen unseren Bruder geschickt, dessen Eifer sich uns schon so oft bei vielen Anlässen bewährt hat und jetzt noch hochgehoben ist durch das volle Vertrauen auf euch. Was also Titus betrifft, er ist mein Genosse und Mitarbeiter an euch, unsere Brüder, sie sind die Abgesandten der Gemeinden, der Ruhm Christus, so leget denn den Beweis für eure Liebe und für unser Rühmen von euch ab gegen sie angesichts der Gemeinden.